Abschnitt 14 aus Bauern-ABC. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Bauern-ABC von Franz Graf von Pocky. O. Die Orgel, die ihr alle Sonntage in der Kirche hört, freilich oft ein bisschen verstimmt, ist wohl das eigentliche Instrument der Kirche. Denn Geigen und Trompeten kann man auch auf jeder Bauernhochzeit hören und die kleinen Drehorgeln, welche wandernde Schnurranten oder Komödianten gebrauchen, tun der Würde keinen Eintrag. Der Grund und die Veranlassung zur Erfindung der Orgel ist uralt. Denn mit der ersten Pfeife, die es auf Erden gegeben hat, war auch schon die Möglichkeit da, mehrere Pfeifen mit verschiedenen Tönen nebeneinander zu gebrauchen, in welcher Hinsicht die sogenannte Papageno-Pfeife gewissermaßen schon die erste Orgel war. Man kam auch frühzeitig auf die größere Anwendung. Im alten Griechenland soll es schon eine Art von Orgel gegeben haben, wo die den Wind erzeugenden Werkzeuge, Klammer auf, Blasbälge, Klammer zu, durch Wasserkraft in Bewegung gesetzt wurden. Die ersten Orgeln waren also Wasserorgeln. Ungefähr 300 Jahre nach Christus begann man, die Blasbälge durch Menschenhände zu rühren, wie denn jetzt noch immer einer von euch in der Kirche den Blasbalg tritt. Von jener Zeit schreibt sich auch der Gebrauch der Orgel für den Dienst der Kirche her. Im Jahre 757 ward der fränkische König Pippin vom griechischen Kaiser Kopronimus mit einer schönen Orgel beschenkt, ebenso Karl der Große vom griechischen Kaiser Michael. In Deutschland wurden die Orgeln beiläufig im 9. Jahrhundert zuerst gebraucht, freilich noch klein und mit unbeholfener, höchst einfacher Maschinerie. Im Jahre 950 war zu Winchester in England eine Orgel, deren große Blasbälge von 70 Männern getreten werden mussten. Wäre es noch so, müssten in manchen Landkirchen alle Bauern auf den Chor gehen, um zu hantieren, wenn der Herr Lehrer die Orgel spielt. Der älteste bekannte Orgelbauer in Deutschland hieß Nikolaus Faber und lebte ungefähr um das Jahr 1350. Wo er zu Halberstadt für den Dom eine Orgel erbaute. Das Pedal wurde erst im 15. Jahrhundert von dem Deutschen Bernhard in Venedig erfunden. Vorher ward nur mit den Händen gespielt und hatten die Füße nichts dabei zu tun. So ward denn das ursprünglich aus wenigen Pfeifen bestehende Instrument allmählich so vervollkommnet, dass man nichts Schöneres hören kann, als wenn jetzt in einer großen Kirche einer recht schön und andächtig die Orgel spielt. Die größte Orgel ist im Kloster Weingarten in Württemberg, denn sie hat 6666 Pfeifen und 66 Register. Die zu handhaben, kann ein Organist hübsch müde werden. Blasts aus allen Pfeifen und mit allen Registern, dann mögen aber den andächtigen Zuhörern die Ohren gellen. Die Kirchenmusik ist was Herrliches, wenn die Wahl gut ist und alles zusammengeht. Wird aber oft beim Hochamte ein solch weltliches Gedudel gemacht, dass man lieber davonlaufen möchte, in den Wald hinaus, wo die Vöglein dem lieben Herrgott aus ihren Kehlen und Schnabelpfeiflein eins auforgeln. So wurde in Rom selbst die Kirchenmusik durch Übertreibung und Missbrauch mit allen möglichen Instrumenten so verweltlicht, dass man endlich gar alle Instrumente aus der Kirche verbannen wollte. Der große Musikus und Tonsetzer Palestrina hat nun damals für den Papst Marcellus eine Messe komponiert, die so herrlich war, dass die Ehre der Musik wieder gerettet wurde und eine Verbannung dieser edlen Kunst aus den Kirchen nicht stattfand, obschon die Entrüstung über den herangewachsenen Missbrauch allgemein gewesen. So kann denn alles auf der Welt, auch das Edelste, wenn es nicht in rechter Weise betrieben wird, aus der Art schlagen, wo dann immer der Ratschuh eingelegt werden muss oder gar von oben herab ein »Merkt's euch« kömmt, das alles wieder in die wahre Bahn leitet. Möchten wir aber den Menschen mit einem Orgelspiel vergleichen, mit vielen Pfeifen und Registern, mit hohen und tiefen Klängen, und soll nur das Herz die richtigen Tasten anschlagen, damit sich alle Eigenschaften des menschlichen Wesens zur schönen Harmonie vereinigen und zusammenklingen, um Gottes Lob zu verkünden. Ende von Abschnitt 14.